Bitte schön. Okay. Ja. Okay. Alles klar. Danke. Guten Tag. Mein Name ist Ustaoğlu. Ich bin Diyan Saben, der Arztin auf dieser Station. Ich würde gerne mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Wäre es okay für Sie? Ja, natürlich, klar. Okay. Ich werde erst Ihre persönliche Daten aufnehmen, dann komme ich gleich zu Ihren aktuellen Beschwerden. Okay? Ja, Ja. natürlich. Okay. Wie heißen Sie? Ich heiße Rudolf Pohl. Rudolf. Und Nachname? Mit Familiennamen Pohl, Pohl. Pohl. Pohl. Rudolf Pohl. Habe ich richtig? Ja. Ja. Herr Pohl, wie alt sind Sie? Ich bin 57. 57, gut. Wann sind Sie genau geboren? Am 16. Mai 65. 65, gut. Ja, wie groß sind Sie? 1,82 Meter. Okay, und wie viel wiegen Sie denn? Also ungefähr 90 Kilo. 90 Kilo, gut. Ja, Herr Pohl, was für Beschwerden haben Sie? Wie kann ich Ihnen helfen? Ich sehe, Ja, Sie haben. Sie haben Histonmarker. ich habe solche schrecklichen Husten und ich habe auch ganz hohes Fieber. Und zwischendurch habe ich das Gefühl, dass ich nicht gut Luft bekomme und mein Kopf tut mir weh. Und wenn ich huste, das tut mir hier im ganzen Brustbereich, das tut mir alles weh. Und jetzt Ja. habe ich gedacht, ich kann nicht mehr, das strengt mich alles so an. Ich muss jetzt doch mal hier ins Krankenhaus kommen. Ja, Sie haben einen guten Schritt gemacht, Herr Paul. Seit wann haben Sie diese Beschwerde? Ja, eigentlich seit einigen Tagen. Ich würde sagen, ja, seit 5 Tagen. Da hat das Seit angefangen. fünf Tagen. Okay. Sind Ihre Beschwerden plötzlich oder langsam aufgetreten? Naja, also mit dem Husten, das fing mit einmal an und dann ist es aber jetzt immer schlimmer geworden. Und was ich, ja, mit dem Fieber, da habe ich mal gestern Abend eigentlich das erste Mal gemessen. Ich habe mich zwar immer heiß gefühlt, aber es ist ja auch warm draußen. Und dann habe ich aber gemerkt, dass ich richtig glühe. Und dann habe ich gesehen, dass ich fast 39 Temperatur habe. 39, okay. Haben Sie dabei auch Ausfuhr bemerkt? Ja, da kommt so ekliges grün-gelbes Zeug raus. Das ist ganz unangenehm. Okay. Und wie sah die Ausfuhr aus? Ja, so gelblich und grünlicher Schleim. Okay. Haben Sie gegen diese Beschwerde etwas genommen, eingenommen? Naja, ich habe dann Gegen so, Fieber, so gegen Husten? ja, ich habe so ein bisschen Hustensaft genommen, den es so im Drogeriemarkt gibt, aber das hat überhaupt nicht geholfen. Okay. Haben Sie im Auspuff Blut bemerkt oder Blutfaden? Das ist mir nicht aufgefallen, aber ich habe da auch nicht so genau geguckt. Meistens schluckt man das ja doch wieder runter. Und wenn ich es mal ausgespuckt habe, dann war aber kein Blut dabei, nein. Okay. Ja, denken Sie, gibt es dafür bestimmte Auslöser? Vielleicht hatten Sie schon Erkältung, dann diese Beschwerde schlimmer geworden? Naja, also ja, vielleicht fing das mit so einer leichten Sommererkältung an. Ja. Aber dass ich solchen Husten habe und auch solche Schmerzen, das kenne ich überhaupt gar nicht. Okay. Wann hatten Sie diese Erkältung? Vor 2 Wochen oder? Ja, nee, das vielleicht so 10 Tage her oder so. Okay. Okay. Waren Sie deswegen beim Hausarzt oder sind Sie erst Nein, wegen einer Erkältung geht man ja nicht zum Hausarzt. Ne? Das macht man ja eigentlich Ja. nicht. Ja, okay. Gibt es etwas, was diese Beschwerde verlindert oder verschlechtert? Zum Beispiel Kältewetter oder nach dem Nein, wir haben Essen? ja zurzeit kein kaltes Wetter. Es ist ja eher warmes Wetter. Und Ja, ja, ja. da habe ich das Gefühl, da geht es mir gar nicht gut. Und was ich merke, also nachts kann ich nicht gut schlafen, weil ich immer so husten muss. Und ich habe mir jetzt schon mein Okay. Bett ein bisschen hochgestellt, den Rückenteil, dass ich nachts nicht so diese Atemnot habe. Ja, okay. Haben Sie geschwollene Beine? Geschwollene Beine habe ich nicht. Nee, Husten habe ich. Okay, okay. Okay. Ist diese Beschwerde so erstmal aufgetreten oder hatten Sie schon erlebt? Sowas in dieser Art mit solchem Husten und solchen Schmerzen, nee, das habe ich noch nie gehabt. Noch nicht. Okay, gut. Ja, haben Sie noch weitere Beschwerde, zum Beispiel Herzrasen oder Gliederschmerzen oder Nee, das Müdigkeit? eigentlich nicht. Aber Sie haben ja gefragt, ob da in dem Schleim Blut war, was ich hatte. Ich habe so ein bisschen eine Schnupfnase und da hatte ich einmal ordentlich Nasenbluten, aber nur ein einziges Mal. Okay. Jetzt würde gerne ich über Ihre Vorgeschichte etwas wissen. Leiden Sie an irgendwelchen Vorerkrankungen? Ja, also man weiß seit 5 Jahren, dass ich so zu Gicht neige. Und vor 5 Wochen hatte ich mal so einen richtigen Gichtanfall mit dem Großzehengelenk. Ne? Okay. Das ist 5 Wochen her. Dann habe ich eigentlich schon ewig lange immer Rückenschmerzen. Das habe ich schon fast 15 Jahre. Und dann habe ich noch eine Sache, wo ich jetzt im Sommer bei der Sonnenbestrahlung aufpassen muss. Ich habe hier im Schläfenbereich habe ich so eine Hautveränderung, die bei Sonne sich bemerkbar macht. Und da muss ich dann aufpassen, dass ich da möglichst wenig Sonne abkriege. Okay, das verstehe. Und nehmen Sie auch regelmäßig Medikamente? Ja, ich nehme regelmäßig Zyloric 300. Zyloric? Habe ich richtig verstanden? Okay. Dann nehme ich eine morgens und dann dieses komische Gel da wegen der Hautveränderung, das nehme ich nur im Sommer, einmal morgens und einmal mittags, wende ich das dann örtlich da an. Ne? Ja, gegen Hautveränderung, Sie haben gesagt. Wegen dieser Hautveränderung bei Sonne. Sonne? Ne? Was nehmen Sie denn? Das heißt Solarazegel. Solarate Gel. Okay. Ja. Okay. Und wurden Sie bisher operiert, Herr Pohl? Ja, ich habe tatsächlich mal, war schon lange her, so eine Karpaltunnel-Operation gehabt. An der rechten Hand. Rechten. Gut, okay. Und wie ist Ihr Appetit? So seit, ich glaube, nicht gut, oder? Also normalerweise ist er gut, ne? Also meine 90 Kilo habe ich nicht von ungefähr. Aber jetzt zur Zeit, boah, seit ich diesen Husten habe und dieses Fieber und diese Schmerzen, habe ich überhaupt gar keinen Appetit. Ich meine, jetzt bei der Hitze mag man eh nicht viel essen, aber ich fühle mich wirklich schlecht, ja. Ja. Und haben Sie in letzter Zeit ein Gewicht verloren? Nee, schön wäre es, aber nee, habe ich nicht. Okay. Und haben Sie Wasserbelastungsprobleme oder Stuhlgang Beim Wasser lassen? Nö. Eigentlich nicht. Ich habe wohl manchmal ein bisschen Blähungen, aber richtig Stuhlprobleme oder Probleme beim Wasserlassen habe ich nicht. Okay. Seit wann haben Sie diese Problem Belehung? Belehung. Das habe ich eigentlich schon ewig lange, ja, seit ich erwachsen bin. Ja, okay. Haben Sie Allergie? Ja, ich darf tatsächlich kein Amoxicillin nehmen. Amoxicillin. Wie äußert sich die Allergie? Da habe ich so einen Ausschlag von bekommen. Also, So rote Pünktchen, so einen Hautausschlag. okay. Und würde gerne ich jetzt über Ihre Lebensgewohnheit etwas fragen. Rauchen Sie? Ja, also ich rauche nicht viel, so ein halbes Päckchen am Tag nur, aber jetzt schon ganz schön lange eigentlich, ja, seit ich 19 bin. Mit 19, seit ja mit Seit ich 19 19 bin, braucht es. nämlich rauche ich ein halbes Päckchen am Tag. Halbes Päckchen. Okay. Wegen der akustischen Probleme, ich habe vielleicht falsch verstanden. Ich möchte sicher gehen. Mit 19 oder seit Nein. 19 Jahren? Ach so, ja, nee, seit ich 19 Jahre alt bin, also seit 38 Jahren. Seit 38 Okay. Jahren rauche ich. Okay. Und ja, trinken Sie Alkohol? Na, also viel Alkohol trinke ich eigentlich nicht. Sagen wir mal, abends ein Bier zum Abendbrot oder jetzt so, wenn man draußen auf der Terrasse sitzt, noch ein Glas Wein oder so, aber nicht, also ja, Jeden Abend. kleine Okay. Mengen, ja. Täglich. Ja, fast täglich, würde ich sagen, ja. Seit wann? Oh, seit ich erwachsen bin, also viele Jahre schon. Mhm. Okay. Und bitte nehmen Sie diese Frage nicht persönlich. Das ist eine reine Routinefrage. Haben Sie Erfahrung mit dem Drogen? Mit Drogen habe ich keine Erfahrung, nein. Okay. Gut, Sie haben auf Ihrer aktuellen Beschwerde habe ich auch weitere Frage. Sie haben beim Husten eine Schmerzen. Diese Schmerzen wie beschreiben Sie? Also ich würde die als brennend beschreiben vielleicht und ja, also ja, so brennende, stechende Schmerzen beim Husten, ja. Okay. Haben Sie auch Schluckstörungen, Probleme, Schluckbeschwerden? Schluckstörungen Ist mir nicht oder aufgefallen, ne? Ist mir nicht aufgefallen. Halsschmerzen auch? Halsschmerzen? Nee, Nein. Halsschmerzen in dem Sinne habe ich nicht. Das hatte ich vor dieser Erkältung, ne? Bevor ich das mit der Schnupfnase hatte. Da habe ich so ein Ja. bisschen Halsschmerzen gehabt, aber jetzt eigentlich habe ich keine Halsschmerzen mehr. Keine. Jetzt Okay, bin ich ich nur so wieder. erschöpft von dem Husten. Ja, ich kann verstehen, ja. Ja, ich habe noch eine Frage. Haben Sie eine Lymphknotenschwellung bemerkt in Ihrem Halsbereich oder an anderen Körperteilen? Was ist geschwollen? Lymphknotenschwellung. Eine Lymphknotenstellung. Lymphadenopathie, ja. Eine Lymphknotenstellung. Kenne ich mich nicht mit aus, weiß ich nicht. Habe ich jetzt aber nicht bemerkt, dass irgendwas geschwollen ist. Okay. Ja, Herr Paul, was machen Sie beruflich? Ich arbeite als Florist in einem großen Blumengeschäft. Gut. Und sind Sie verheiratet? Ich bin verheiratet, ja. Haben Sie Kinder? Ja, wir haben drei Kinder. Drei Kinder. Okay, sind Sie gesund? Ja, ein Kind hat das Down-Syndrom. Da haben wir natürlich ein bisschen Sorgen, wie das alles weitergeht. Ja, ich kann Sie verstehen, ja. Es tut mir sehr leid, ja. Und ja, treiben Sie Sport regelmäßig oder haben Sie Ja, dazu meistens Zeit? komme ich da nicht dazu. Meistens komme ich da nicht dazu. Was weiß ich, bei gutem Wetter fahre ich vielleicht mal mit dem Fahrrad irgendeinen Weg oder am Wochenende. Aber normalerweise so richtig aktiv Sport betreibe ich nicht. Ja, okay. Und in Ihrer Familie gibt es wichtige Vorerkrankungen? Vater, Also Mutter. mein Vater, der hat im Bergbau gearbeitet, der hat eine Staublunge. Ne? Aber das ist ja, hängt ja mit seiner Arbeit zusammen. Und meine Mutter, die ist eigentlich auch noch relativ fit, aber die hatte jetzt vor 4 Wochen eine Darmoperation, die hatte einen Darmverschluss. Und da haben wir natürlich erstmal große Angst gehabt, aber der geht jetzt wieder ganz gut. Ja, Gott sei Dank. Ja, halb voll. Okay. Und haben Sie Geschwister? Nee, Geschwister habe ich nicht. Okay, gut. Ja, Herr Paul, ich habe Ihnen alle wichtigen Fragen gestellt. Möchten Sie etwas hinzufügen oder etwas fragen? Na, ich wüsste jetzt nicht, was ich Ihnen noch erzählen kann. Sie haben mir so viel gefragt und ich habe so viel erzählt. Ja. Ich möchte jetzt eigentlich nur, boah, dass es mir endlich besser geht, dass dieser Husten aufhört und dass ich mich nicht mehr so elend fühle. Okay. Könnten Sie bitte wiederholen? Ich habe jetzt keine Frage. Ich möchte nur, dass meine Beschwerden aufhören, weil das so erschöpfend ist. Das macht mich so schwach, dass ich so viel husten muss und dass das so schmerzhaft ist. Ja? Und Ja. brauche ich jetzt Ja. irgendwie Hilfe. Okay. Herr Paul, wir sind für Sie da. Wir können unsere Beste für Sie machen. Und ja, aber erst werde ich Sie körperlich untersuchen. Das ist sehr wichtig. Und gegebenenfalls kann ich auch Ihnen Sauerstoff geben. Ja, Magen-Blutaufnahme und einige Blutgefäße kann ich dazu mit sagen, aber ich brauche erst Ihre Geduld. Hallo, was meinen Sie? Bilgeband haben Sie? Ja, ich werde erst Röntgen des Brust Der Brust, okay. Also veranlassen. Sie wollen das Ja. Röntgen, die Lunge. Ja. Ja, okay. Wir möchten. Okay, Wir dann verstehe möchten. ich das. Ja. Ja, Okay. Dann. Dann bitte setzen Sie sich und ich komme gleich. Okay, danke. Momentan leider kann ich Ihnen Ihre Stimme hören. oh, ist wieder die Verbindung schlecht? Ja, das ist richtig Problem. Die ganze Zeit? Ist das schon die ganze Zeit? Am letzter Zeit, nicht ganzen Zeit. In der letzten Zeit habe ich nicht sehr gut gehört. Ja. Haben die anderen auch Probleme? Herr Gündüz, haben Sie auch, können Sie auch mich nicht hören? Ja, letzter Zeit, wir hören nicht. Ja, da müssen Sie irgendwie Zeichen geben, dass ich oder mir sagen, dass Sie mich nicht hören. Ist es jetzt wieder besser? Okay. Ist es jetzt Jetzt, wieder jetzt. besser? Ja, jetzt Sonst besser. steige ich einmal aus. Ich kann ja einmal aussteigen und wieder einsteigen. Soll Okay. ich das eben machen? Dann gehe ich Ja. einmal raus und komme wieder. Moment, ja? Nein, Auf, jetzt kommt. ich mache mal einmal neu. Ja, ich bin kurz weg und dann komme ich wieder. Haben Kollegen noch Fragen? Keiner will was wissen. Ja. Können wir als das Gespräch anfangen? Ja, okay. Von mir aus, ja. Guten Tag, Frau Oberärztin. Ich habe heute einen neuen Patienten aufgenommen. Ich würde gerne diesen Patienten Ihnen vorstellen. Hatten Sie dafür Zeit? Ja, natürlich. Wen haben Sie denn aufgenommen? Ja, es handelt sich um Rodolphe Paul. Er ist 57 Jahre alt, 1,82 Meter groß und 90 Kilogramm schwer. Er kam heute wegen seit 5 Tagen bestehender Tussis mit gelblichen Schleimigen Schuppen zu uns. Er berichtete, dass diese Beschwerden langsam aufgetreten sei und auch beim Husten habe der Patienten stechende, brennende Thoraxschmerzen. Der Patienten klagte auch über Sephalgie, Dyspnoe und Fieber. Er habe sich in den letzten 5 Tagen fiebrig gefühlt, aber habe er gestern das Fieber 39 Grad gemessen. Und wegen dieser Beschwerde habe er Hustenmittel eingenommen, aber diese Medikamente habe ihm nicht geholfen. Wichtig zu erwähnen, dass er vor 7 Tagen eine Erkältung gehabt habe. Ja, und auch er berichtete von Rhinitis und er habe nur einmal Epitaxis. Die vegetative Anamnese ist unauffällig, bis auf Insomnia wegen der Hustenattacke und auch Inappetenz wegen der aktuellen Beschwerde, auch Meteorismus seit langem Jahr. Die Frage nach weiteren Beschwerden wurden verneint. Er habe Amoxicillin-Allergie, die sich durch Exanthem äußere. Und an Vorerkrankungen leider er angicht vor 5 Jahren. Vor fünf Jahren habe er einen Gichtanfall an den Großgelenk erlebt und er habe auch chronische Rückenschmerzen seit 5 Jahren. Er nehme regelmäßig Slorik nur morgens und auch er leide eine Sonnenallergie und er bekomme dabei eine Erythem oder Erysipel. Deswegen trage er regelmäßig Solare Gel. Er wurde wegen der Carpal Tunnel Syndrom operiert. Im rechten Hand. In der rechten Hand. Und er rauche regelmäßig seit 38 Jahren 10 Zigaretten täglich und ab und zu trinke er oder täglich trinke er ein Bier oder ein Glas Wein seit Erwachsenheit. Die Frage nach Drogen wurde verneint. In der Familienanamnese fandet sich Silikosis, fatalische Zeit und seine Mutter habe von fünf Wochen Ilius gelitten, aber ging es ihnen wieder besser. Er habe keine Geschwister. Er ist Florist und verheiratet. Er habe drei Kinder. Eine von ihnen habe Down-Syndrome. Ja, und aufgrund der anamnestischen Angaben gehe ich von Verdacht auf Pneumonie aus, bakterielle Pneumonie aus. Und als Differentialdiagnose käme auch andere Gründe, andere Genese, Pneumonie, zum Beispiel Viralpneumonie, Pneumonie und auch akute Bronchitis, bronchial Karzinom, vielleicht in Betracht. Mhm. Das ist nicht so, ja, aber es kann sein. Ja, und meine Verdachtsdiagnose abskulieren würde gerne ich die folgende Maßnahmen durchführen. Erst werde ich körperliche Untersuchung. Was erwarten Sie bei der körperlichen Untersuchung? Ja, ich erwarte hohes Fieber, vielleicht Tachykardie oder erhöhte Atemfrequenz. Oder ich bemerke auch vielleicht Dyspne, Ortopne. Der Patient braucht mehr Kissen beim Schlafen. Deswegen, ja, Dyspne, auch Ortopne kann ich sehen. Und auch bei der Auskultation kann ich Feuchte, Rasselgeräusch hören, auch Krepitation hören. Beim Auskultation. Sehr gut, jawohl. Ja, und ja, was noch? Ja, ich inspektiere auch in den Mund. Ja, vielleicht obere Weg Infektion auszuschließen. Und ja, dann dann werde ich Blut abnehmen, Blutbild, Blutsenkungsgeschwindigkeit, CRP, Sputumkultur, es könnte wichtig sein. Und ja, was noch? Dann werde ich eine Thorax-Röntgenaufnahme in zwei Ebenen veranlassen. Gegebenen Fall auch werde ich eine Thorax-CT genau. Durchführen. Ja. Was machen Sie denn im Labor zusätzlich zu den Blutuntersuchungen? Lungen? Zusätzlich zu den Blutuntersuchungen, was machen Sie im Labor? Ja, vielleicht, ich werde auch die Dimmer veranlassen, vielleicht. Ja, das ist ja auch eine Blutuntersuchung. Ich meine jetzt noch was anderes. Was untersuchen Sie noch? Ja, vielleicht Spirometrie oder ja, Bronchoskopie. Nee, ich meinte, was Sie im Labor untersuchen, außer dem Blut. Habe gesagt, Sputumkultur, oder? Ach so, ja, genau. Haben Sie schon gesagt? Habe ich überhört? Entschuldigung. Ja, ich habe schon gesagt. Dann habe ich das überhört. Entschuldigung. Ja. Entschuldigung. Vielleicht. Alles klar, gut. Habe ich ein bisschen schneller gesprochen. Ja, und dann. Gut, dann haben Sie jetzt gesagt, Sie machen Röntgenthorax, ja? Was erwarten Sie beim Röntgenthorax? Ich erwarte Infiltration. Vielleicht Infiltration oder pleural Ergus, es könnte sein, ja, Lobar Pneumonie, Interstitial Pneumonie, kann ich mithilfe Röntgen Thorax unterscheiden. Okay, gut. Wenn sich Ihre Annahme, Ihre Verdachtsdiagnose bestätigt, was machen Sie dann mit dem Patienten? Ja, das hängt ab allgemein Substanz und Schwergrad von Symptomen ab. Ja, ich werde nach Untersuchungsbefunde entscheiden. Ich werde uns nach Untersuchungsbefunde entscheiden. Aber bei schwerem Fall werde ich stationär Aufnahme empfehlen. Ja, das ist dafür gibt es einen Skala CRP Konfüzyon oder ja Blut Entschuldigung Atemfrequenz dabei ist wichtig Atemfrequenz Konfüzyon und auch Blutdruck Blutdruck und auch Urewerte wenn nochmal, Patienten Harnstoffwert. Und auch über 65 Jahre alt, ja. Ich kann, aber das ist der ja nicht, der ist ja noch 57. Der ist ja erst 57. Ja, 57, ja. Und deswegen, ja, ich habe schon gesagt, vielleicht, ich werde auch Sauerstoffsättigung messen. Vielleicht kann ich, je nach allgemeiner Substanz und Befunde, kann ich das entscheiden. Ja, genau. Und was machen Sie, wenn Sie ihn stationär aufgenommen haben? Ja, ich werde erst Venözügenge legen. Und dann ausreichende Flüssigkeit durchführen und Antipretika gegeben Fall ja Mykolitika werde ich empfehlen auch Antibiotika mit dem Antibiotikum werde ich beginnen als Antibiotika werde ich Clarithromycin geben wegen Allergie des Patienten. Patientin hat, der Patient hat Amoxicillin-Allergie. Deswegen muss ich darauf achten. Sehr gut. Okay, super. Ja. Ja, ich glaube, Sie sind mir. So, ja. Und dann haben Sie ja schon gesagt, Sie wollen Sauerstoffsättigung checken und gegebenenfalls eben O2 geben. Ne? Ja, also es ist alles gekommen, was man was in Frage kommt. Dann würde ich sagen, untersuchen Sie mal Ihren Patienten und halten Sie mich auf dem Laufenden, was dabei rausgekommen ist, ob der wirklich eine Pneumonie hat. Und natürlich machen wir bei der Visite dann eine Kurvenbesprechung, ne? Und schauen, okay, wie es dem Patienten geht. Alles klar. Gut. Wunderbar. Ja. Okay. Und eine Erklärung? Muss ich machen? Erklärung. Nee, nur einfach jetzt. Sie kümmern sich jetzt um Ihren Patienten. Wir sind fertig. Ja? Okay. Sie haben das sehr schön gemacht. Heute fand ich sehr gut. Ja. Also besonders schön fand ich wieder das Gespräch mit dem Patienten, weil sie immer sehr zugewandt sind. Ne? Ihn mit Namen ansprechen und wenn er erzählt von dem Kind, dass sie gesagt haben, oh ja, das ist sicherlich schwer und so. Also haben sie toll gemacht, so Zuwendung gezeigt und so. Ne? Und ich fand auch im Arzt-Arzt-Gespräch, wenn man von den technischen Problemen, die wir hatten, ein bisschen absieht, war das wirklich richtig gut. Ja, haben Sie heute sehr schön gemacht. Dankeschön. Dankeschön. Ja. Das gibt mir Mut. Danke. Ja. Und das angesichts der wirklich extremen äußeren Bedingungen. Ich bin ja überrascht, dass überhaupt so viele Leute da sind heute Abend. Ich habe gedacht, heute Abend kommt keiner. Sie sitzen alle irgendwo draußen oder im Haus und sagen, boah, bloß nicht jetzt arbeiten, weil es so schrecklich heiß ist, ja. Aber ja, haben wir doch wieder volles Haus gehabt, viele Leute, ja, sehr, sehr schön.